Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen dritten Folge der Bibliothekarin. Heute bin ich zu Gast bei unserem Anatomieprofessor Herrn Spittau, der sich wie gesagt zur Verfügung gestellt hat, dass wir heute ein Gespräch über die Körperspender durchführen können. Körperspender sind die Menschen, die wortwörtlich ihren Körper an die Universität spenden und mit dem wir als Medizinstudenten oder Zahnstudenten oder Biomolekular, was weiß ich, Studenten sozusagen die Anatomie am echten Menschen lernen. So, also hallo erstmal. Ja, hallo, freut mich. Und danke, wie gesagt, nochmal, dass ich hier sein darf. Also als erstes wäre es vielleicht mal ganz interessant zu hören, Körperspender, wie kommt man da hin? Wie bewirbt man sich dafür? Mhm. Wer macht das so? Okay, ja, sehr gerne. Also so harte Bewerbungskriterien haben wir eigentlich gar nicht, sondern jeder, der Interesse hat, das zu machen, seinen Körper nach dem Tod noch für einen sinnvollen Zweck zur Verfügung zu stellen, der wird uns in aller Regel kontaktieren. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten, entweder auf der Homepage, wo es Informationsmaterial gibt, oder telefonisch bei einer Kollegin, die für die Donation dann verantwortlich ist, oder auch im persönlichen Gespräch. Und dann werden Fragen geklärt, die vielleicht denjenigen, die das machen wollen, noch nicht ganz gut beantwortet worden sind. Und wenn dann immer noch Interesse besteht, dann wird tatsächlich eine Art Vertrag aufgesetzt, was aber nicht so ein Vertrag ist wie bei einem Autokauf oder einer Waschmaschine, sondern eher ein Vermächtnis, was der Körperspender dann hinterlegt, wo er handschriftlich auch festhält, dass er das machen möchte, dass er zu Lebzeiten sich dazu entschlossen hat. Mhm. Und das wird dann mit Datum und Unterschrift versehen und ist dann rechtsgültig. Okay. Und wenn ich das jetzt im letzten Moment nicht mehr möchte, also entscheidet das die Person oder kann auch die Familie dann sagen, wenn derjenige verstirbt, wir wollen das aber eigentlich nicht. Ja, das ist die einzige Entscheidung dieser Person. Also wenn die Person zu Lebzeiten das festgelegt hat und das auch nicht widerrufen hat, dann ist das gültig. Und die Angehörigen, und wenn die das nicht wollen, haben da leider keine juristische Handhabe. Haben Sie da manchmal mit zu kämpfen? Passiert das manchmal? Ja, ist durchaus auch manchmal der Fall, dass die Angehörigen das gar nicht genau wussten, weil sie vielleicht weggezogen waren oder gar nicht mehr den Kontakt gepflegt haben zu den Verstorbenen und dann plötzlich völlig überrascht sind, dass er gar nicht mehr auffindbar ist, mhm, und teilweise das auch nicht möchten. Aber da gibt es eine ganz klare juristische Regelung, die sagt, derjenige hat das für sich entschieden, muss man dann auch respektieren. Mhm. Also nun ist es ja so, dass Sie sozusagen, also man kommt hier als Körperspender hin, das kann dann bis zu 3 Jahren hier dauern. Also kann dann auch, liegt daran zum Teil, dass man dann einfach den Körper erst später benutzt. Also dass richtig, das liegt vor allem auch an der Prozedur, die der Körper dann bei uns erstmal durchlaufen muss. Wenn jemand verstorben ist, dann wird er möglichst schnell zu uns transportiert und dann müssen wir früh mit der Fixierung beginnen, weil der Körper sonst verwesen würde. Und wenn man zu lange wartet, ist der Körper eigentlich nicht mehr nutzbar für einen Unterricht. Das heißt, das muss möglichst innerhalb von 48 Stunden begonnen werden. Und dann wird eine Fixierlösung in den Körper gebracht. Das ist das Formaldehyd, was wir verwenden, was in den meisten Instituten noch verwendet wird. Seit, keine Ahnung, über 100 Jahren die Standardmethode darstellt. Mhm. Und diese Fixierlösung braucht aber ungefähr, also je nach Statur, bis zu 6 Monate, um den Körper komplett durchzufixieren. Und in diesen 6 Monaten lagern die Körper in einer großen Anlage mit Edelstahltüren. Das ist das, was man auch aus der Rechtsmedizin, vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Mhm. Sieht bei uns so ähnlich aus. Nur bei uns wird nicht gekühlt, weil wir ja fixiert haben. Ah, okay. Ja, also wenn man quasi frisches Fleisch hat, muss man es in den Kühlschrank legen, damit es nicht verweht und damit es nicht verdirbt. Wenn das aber in Form einer Wurst getrocknet oder wie auch immer fixiert ist, können Sie das auch außerhalb des Kühlschranks lagern. So ist es bei uns eigentlich auch. Na gut, andererseits haben Sie ja gesagt, dass es ein halbes Jahr dauert, ihr das wirklich durchdiffundiert durch alle Muskelschichten. Also kann es dann auch schon am äußeren Muskel sozusagen zu Verwesungsprozessen dann eigentlich kommen, dadurch, dass es noch nicht dort angekommen ist? Oder ist es einfach noch nicht gut genug fixiert nach einer kurzen Zeit? Ja. Eher das Zweite. Es ist noch nicht gut genug fixiert. Nach den ersten 2 Tagen ist es so, dass eigentlich der Körper nicht mehr verwesen kann. Mhm. Aber es braucht einfach noch diese Zeit, bis das auch geschmeidig wird, das Gewebe. Ah, okay. Also bis man das so benutzen kann, auch für einen Kurs, wie die Studenten das eben kennen und wie das auch eigentlich dann üblich ist. Und das dauert eben diese Zeit, die man da hat. Und es ist bei uns in Freiburg so, dass wir die Körper in der Regel immer im Wintersemester für den Kurs einsetzen, der dann von Oktober bis Ende Januar stattfindet. Und wir natürlich eine gewisse Vorlaufzeit brauchen dann, um Körper zu sammeln, dass wir genug haben für das Jahr. Das heißt, jetzt, sagen wir Ende Oktober, haben wir schon eigentlich die Körper zusammen, die wir nächstes Jahr brauchen. Fehlen uns noch ein, zwei, aber im Prinzip planen wir jetzt schon für den nächsten Kurs. Mhm. Und ja, wenn man dann vielleicht mehr schon hat, dann kommt es darauf an, ob noch genügend Kapazität in diesen Lagern ist sozusagen. Genau, wo die Körper, das ist dann die Frage, ob man noch Kapazität hat oder nicht. Wir haben aber in der Regel immer genug Kapazität und wir benutzen die Körperspender auch nicht nur für die studentische Ausbildung, sondern wir haben viele Kurse, wo wir ausgebildete Ärzte einweisen in Operationstechniken, beispielsweise neue Prothesen, die eingesetzt werden müssen, neue Zugänge zu finden, neues Operationsinstrumentarium, gerade heutzutage alles ist computergesteuert, das muss man erstmal lernen und viele dieser Operationen werden dann auch an Körperspendern simuliert. Okay, das ist natürlich interessant. Wie viele in Prozent sozusagen, wie viel würden Sie sagen, gehen in den Unterricht direkt für die Medizinstudenten und wie viel gehen in solche, sag ich mal, neuen Technik üben? Ja, ich würde sagen, zwei Drittel studentische Ausbildung, ein Drittel klinische Ausbildung. Okay, ja. Oh, das ist spannend. Und gut, jetzt haben wir sozusagen ein bisschen über diesen Prozess geredet, dass das bis zu 3 Jahren wirklich dann dauern kann. Nach diesen 3 Jahren wird dann auch von der Universität eine Beerdigung organisiert und bezahlt, mitsamt sozusagen der Grabpflege dann am Ende. Ne? Korrekt, also das ist ein Teil sozusagen unserer Leistung bei dem Vermächtnis. Wir kümmern uns dann im Nachgang auch um die Beisetzung der Körperspender. Das wird in der Regel in Freiburg stattfinden, auf dem Hauptfriedhof. Es gibt aber auch Sonderwünsche, dass jemand beispielsweise die Urne versendet haben möchte, ins Ausland oder irgendwo im Inland, je nachdem, wo er herkommt, zu Angehörigen oder Bekannten. Typischerweise aber ist der Beisetzungsort in Freiburg. Und das ist einmal im Jahr, Anfang des Sommersemesters, wo die Körperspender dann beigesetzt werden. Die Angehörigen werden dann eingeladen dazu. Alle gemeinsam. Alle gemeinsam zu einer Feier dann auf dem Friedhof. Und im Anschluss gibt es am gleichen Tag dann noch eine Feier im Freiburger Münster, die von den Studierenden dann organisiert wird und durchgeführt wird. Ja, von der ich auch schon gelesen habe in meinem Büchlein. Okay, und wie sieht es dann aus, wenn zum Beispiel eine Urne versendet wird? Werden da auch die Beisetzungskosten bezahlt, wenn das im Ausland oder so geschieht? Oder? Nein, dann nicht. Also wir bezahlen quasi alles, was wir hier vor Ort leisten würden. Und wir würden auch den Versand bezahlen, aber dann, keine Ahnung, im Ausland oder so gibt es auch ganz andere Bestattungsgesetze, wo wir dann keine Handhabe mehr haben. Und in der Regel wird es dann übernommen von den Leuten, die die Urne dann in Empfang nehmen. Okay. Was sind denn da so Ihre Bedingungen eigentlich für den Körperspender an sich? Unsere Bedingungen sind, also das heißt, zunächst erstmal eine Bedingung, wenn wir diese Vermächtnisse mit denen vereinbaren oder wenn wir die bekommen, diejenigen, die das machen wollen, sollten das 50. Lebensjahr erreicht haben, damit wir auch eine gewisse Planbarkeit haben. Das wäre eine Bedingung und im Idealfall ist es so, dass der Körperspender eines natürlichen Todes stirbt und möglichst gesund ist. Möglichst alt wird, möglichst gesund ist, dass wir den Normalzustand, den Normalaufbau des Körpers unterrichten können. Und das wäre eben auch ein Ausschlusskriterium, wenn jemand eine schwere Erkrankung durchlebt hat, wo der Körper vielleicht arg verändert worden ist, entstellt worden ist oder deformiert worden ist, Amputationen zum Beispiel. Das wären dann Kriterien, wo wir von der Spende absehen würden, also von der Annahme der Spende absehen würden. Und es ist auch so geregelt, dass beide Parteien, sowohl der Spender als auch der Empfänger, ohne Begründung zurücktreten können. Und sagen können, nein, das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht, genau. Aber es muss die Person machen, wie Sie ja schon erwähnt haben. Genau. Die Person muss das machen, die Angehörige würden das nicht machen können. Und wir können es natürlich machen, in Abhängigkeit davon, ob derjenige jetzt nutzbar wäre für uns oder nicht. Das wäre ein Beispiel. Es gibt aber auch ganz verrückte Konstellationen. Jemand, der hier im Umkreis von Freiburg als Spender in der Kartei bei uns ist, ist auf einem exotischen Urlaub und verstirbt. Auch dann würden wir davon absehen, weil die Zeit A zu lange dauern würde, bis er hier bei uns ist und B, die Überführungskosten enorm wären. Das können wir uns nicht leisten. Kann ich verstehen. Ja. Jetzt hatte ich noch eine Frage. Ach. wieder mal ein bisschen, das muss ich kurz überlegen. Also zum einen diese Kriterien, Sie haben gesagt mit der Planbarkeit, hat das auch vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass es vielleicht schon komisch wäre, wenn man, sage ich mal, jetzt hier 20-Jährige hätte, wäre das schon vielleicht auch für die Studenten vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, das wäre schon sehr ja, ich meine, theoretisch wäre das denkbar, aber ich muss dazu sagen, wenn jemand zur Körperspende zu uns kommt, dann muss er eines natürlichen Todes sterben. Ah, okay. Wenn jemand mit 18, weil er jetzt gerade die Vorzüge des Erwachsenseins nutzt und alles mal so für sich bestimmen möchte, sich hier als Körperspender anmeldet und dann vielleicht mit 25 verstirbt, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass das ein natürlicher Tod ist. Mhm. Entweder er ist verunfallt, sowas kommt für uns dann auch nicht in Frage, oder er hatte eine sehr schwere Erkrankung. In dem Alter muss dann geklärt werden, warum. Dann ist das eher etwas für die Pathologen, die herausfinden müssen, warum ist er verstorben. Oder derjenige ist gestorben worden. Und dann ist es wieder ein Fall für die Rechtsmedizin, also, die klären muss, was ist da passiert. Sodass eigentlich diese Kohorte für uns komplett außen vor ist. Und wir tatsächlich nur Leute eigentlich haben, die eines, in Anführungszeichen, natürlichen Todes sterben, weil sie einfach entsprechend ein Alter erreicht haben, wo das Leben dann beendet ist. Okay, ja, so habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Ich dachte nur, dass das vielleicht sozusagen uns nicht so präsentiert werden soll, sozusagen. Nö, ich glaube, das wäre nicht das Problem. Das, denke ich, kann man ganz gut wegstecken. Das ist eher die andere Seite. Der natürliche Tod steht ja im Vordergrund. Wir hatten auch schon Konstellationen, dass jemand zu uns kam, den wir nach einer ersten Beschau direkt weiter an die Rechtsmedizin. Ah, wirklich? Ja. Wie kam das? Hatte der Schnittwunden oder wie? Ja, auffällige Male und das wurde dann. Und sowas gibt's auch. Ja, ist ja Wahnsinn. Also wir machen auch eine Leichenschau und wenn uns da was auffällt, dann wird er weiter geklärt, genau. Wie sieht denn, oder nicht, wie sieht die normale Leiche aus? Aber ich meine, wie, was für eine Person sind das? Also ist das ein bestimmter Personenkreis, der sich hier zur Körperspende freigibt sozusagen? Oder? Also die einzige Gemeinsamkeit des Personenkreises ist das Alter, das relativ hohe Alter. Ansonsten kann man sagen, dass wir einen Querschnitt durch die gesamte Bevölkerungsdecke haben. Alle sozialen Schichten sind hier vertreten, da gibt es keine Präferenzen. Okay, also sind das dann, also für, gut, wir haben jetzt schon erwähnt, die Kosten werden übernommen für die Beerdigung, aber was gibt es da sonst noch so für Gründe oder was sind das dann für Leute? Ja. Also Sie meinen jetzt durchweg durch die Bank weg, aber was wird da als Grund genannt, wenn die hierher kommen? Wie sieht das aus? Also es gibt, wir fragen das nicht explizit, aus welchem Grund wollen Sie das jetzt machen, sondern wir sind natürlich froh, aber häufig werden uns die Gründe auch genannt. Ein Hauptgrund ist tatsächlich, dass die Leute sagen, ich möchte einfach nach dem Tod auch noch was Sinnvolles tun. Ich liege dann eh nur unter der Erde oder werde eh verbrannt, da kann ich vorher noch einen Beitrag leisten. Und gerade im medizinischen Feld gibt es viele ältere Damen und Herren, die vielleicht mal eine Erkrankung hatten, dann auch profitiert haben von der medizinischen Versorgung und sagen, ach, das ist doch eigentlich gut, wenn ich da was zurückgeben kann und vielleicht auch anderen, die auch mal in der Situation sind wie ich, helfen kann, indem Ärzte und Ärztinnen ausgebildet sind, gut ausgebildet sind am Körper und eben auch helfen können. Mhm. Also so Altruismus ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, der genannt wird. Aber natürlich gibt es auch finanzielle Gründe. Mhm. Die Leute sagen einfach, also ich habe kaum Angehörige mehr vor Ort, die sich kümmern könnten. Ich selber habe auch nicht so viel Geld. Weiß ich nicht, wie ich das mit der Beerdigung regeln könnte. Das ist ein Grund, der genannt wird. Oder eben auch, dass keine Kontaktpersonen oder Angehörige mehr vor Ort sind. Und die sich dann ums Grab kümmern, genau, zum Beispiel genau, dann später. Ist das für viele auch eine gute Option, wo sie eben was Gutes auch mit was Angenehmem für sie oder das Praktischen eben verbinden können. Und das sind so eigentlich die Hauptgründe, die wir hören. Wie ist das, könnten Sie sich selber vorstellen, Ihren Körper mal zu spenden? Ja, da ich ja noch nicht 50 bin, habe ich mir, ja doch, ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht. Also im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich habe Angehörige und sehe das noch nicht so. Wie das dann später wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also von meiner Grundüberzeugung kann ich sagen, dass es mir eigentlich egal wäre, weil nach meiner Überzeugung ist, wenn ich tot bin, für mich das erledigt. Mhm. Und was da mit mir passiert, ist tatsächlich so, ob ich jetzt dann verbrannt werde oder ob ich noch was Nützliches mache. Da ist der Nutzen natürlich dann schon die bessere Option. Aber im Moment so mit allem habe ich das noch gar nicht so richtig durchdacht. Mhm. Muss man mal sehen, wenn ich irgendwann mal 50 bin. Dann führen wir noch mal ein Interview und dann frage ich Sie noch. Aber das dauert noch. Ja. Ja, sicher. Ich will mir gar nichts anmaßen. Oh Gott. Nee, aber ja, also ich will es nicht ausschließen, aber im Moment habe ich mir noch nicht so konkrete Gedanken gemacht. Okay, Super, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ja, gern. Sehr aufschlussreich und ja, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Danke, ebenso. Dankeschön.